Einsam auf steinigen Wegen eilt uns des Zuges Tritt, kämpft sich durch Wetter und Regen, immer zu Schritt für Schritt. Einmal werden wir auch sein, wo Motoren brüllen und im hellen Ätherschein unsere Pflicht erfüllen. Einmal werden wir auch sein, wo Motoren brüllen und im hellen Ätherschein unsere Pflicht erfüllen. Wenn auch in eisiger Kälte Antlitz und Hände erstarren, sagen wir einst, dass er stellte, ließ uns bestehen und beharren. Einmal werden wir auch sein, wo die Kugeln pfeifen und im fahlen Dämmerschein auf den Feind uns greifen. Einmal werden wir auch sein, wo die Kugeln pfeifen und im fahlen Dämmerschein auf den Feind uns greifen. Junge Soldaten marschieren, gläubigen Herzens dahin, lernen das Sagen verlieren, singen in munterem Sinn. Einmal werden wir auch sein, die zum Feinde fliegen, als im roten Abendschein sterben oder siegen. Einmal werden wir auch sein, die zum Feinde fliegen, als im roten Abendschein sterben.